brennt lichterloh. Er rennt brennend durch die Landschaft. Die anderen Hunde bellen entsetzt, denn sie sind seine Verwandtschaft. Was ist denn das? Fragt sich das Kind. Löscht den Hund, befiehlt der Vater. Tierquälerei, so schreit das Weib. Löscht ihn nicht, empfiehlt der Kater. Wenn Hunde brennen, kann man nichts für sie tun. Tja, so ist das nun mal. Meter hoch lodern die Flammen, langsam fängt es an zu stinken. Viel zu gefährlich, ihn zu löschen, er soll schließlich nicht ertrinken. Das kleine Kind streichelt den Hund und schon greift das Feuer über. Der Vater öffnet baff den Mund. Sein schöner Nachwuchs ist hinüber. Wenn Hunde brennen, kann man nichts für sie tun. Tja, so ist das nun mal. Von dem Hund nur noch Asche, die wird vom Winde verweht. Dann wird der Rasen gemäht. Alles ist wieder wie früher, wieder wie früher. Und man behauptet, der brennende Hund war nie da.